1. Einer der sieben Engel, die sieben Schalen trugen, kam zu mir und sagt, komm, ich werde dir das Erteil über die große Höhe zeigen, dein Weilen wassen sitzt zu. Mit haben die Könige der Oder Ansicht getrieben und die Bewohner der Oder wurden vom Wein ihrer Ansicht berauscht. 3. In Geist trugge mich hinein wust, wo ich ein Frau auf einem Scharlachroten Tier sah, das mit lasterlichen Namen bedeckt war und sieben Kopfe so isen Horner hat. 4. Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet, mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt, und hielt einen goldenen Becher in der Hand, der voller Abscheulichkeiten und der Unreinheit ihrer Ansicht war. 5. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name geschrieben, Babylon die Groß, die Mutter der Huren und der Abscheulichkeiten der Oder 6. Ich sah, dass die Frau vom Blut der Heiligen und vom Blut des Jugend Jesu trunken war, und als ich sie sah, war ich sehr verwundet. 7. Der Engel fragte mich, warum wanderst du dich? Ich war dir das Geheimnis der Frau und des Tiers erklären, das sie tragt, mit seinen sieben Kopfen und seinen Hornen, 8. Das Tier, das du sahst, existiert einst, existiert jetzt nicht mehr und wird ausdem Abgrund aufsteigen, mins Verderben zu gehen. Die Bewohner der Oder, deren Namen nicht sieht der Grundlegung der Welt im Buch des Lebens stehen, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, das einst war, nicht mehr ist und wiederkommen wird. 9. Hier ist Weisheit gefragt, die sieben Kopfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und sie sind auch sieben Könige. 10. Fünf von ihnen sind bereits gefallen, einer hecht gerade, und der siebte ist noch nicht gekommen, wenn jedoch kommt, wird nur für sie bleiben. 11. Das Tier, das einst war und jetzt nicht ist, ist selbst der Aktikonig, gehort aber zu den sieben und wird ebenfalls ins Verderben gehen. 12. Die Zen Horner, die du sahst, sind Zen Könige, die noch kein Herrschaft erhalten haben, aber für ein sie zusammen mit dem Tier königlich Markt empfangen werden. 13. Sie haben denselben Plan und werden ihr Markt und Autorität dem Tier übergeben. 14. Sie werden gegen das Lamm kämpfen, doch das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Sein Begleiter sind die Berufenen, Auserwählten und Truen. 15. Sagt zu mir, die Wasser, die du sahst, und denen die hier sitzt, symbolisieren Volker, Menschenmengen, Nationen und Sprachen. 16. Die Zen Horner, die du sahst, und das Tier werden die hier hassen, sie verlassen und entblossen, Fleisch verzehren und sie schließlich mit Feuer verbrennen. 17. Denn Gott hat ihnen ins Haus gegeben, seinen Willen auszuführen, einmütig zu handeln und reich dem Tier zu übergeben, bis Gottes Wort erfüllt sind. 18. Die Frau, die du sahst, ist die Großstadt, die über die Könige der Erde herrscht.